Am 15. Juni hielt der Vertreter der DVRK auf der 35. Tagung des UNO-Menschenrechtsrates in Genf eine Rede. Er verwies darauf, dass sich heute die DVRK unter der Politik von Genossen Kim Jong-un für die Wertschätzung des Volkes, die Achtung vor dem Volk und die Liebe zum Volk energisch darum bemüht, die Sanktions- und Druckkampagne der feindseligen Kräfte zu vereiteln und die souveränen Rechte und wahren Menschenrechte der Bevölkerung zu gewährleisten. Er fuhr fort, die Regierung der DVRK weist den Versuch zur Politisierung der Menschenrechtsfrage völlig zurück, legt jedoch Gewicht auf wahren Dialog und Zusammenarbeit im internationalen Menschenrechtsbereich. Der UNO-Menschenrechtsrat soll die Menschenrechtsverletzungen in den USA, der größten Menschenrechtswüste und dem größten Menschenrechtsverletzer in der Welt, nicht mehr stillschweigend durchgehen lassen, sondern entsprechende Maßnahmen ergreifen. Japan ist ein typisches Menschenrechtsverbrecherstaat, der kein Recht dazu hat, auf der Menschenrechtsarena zu reden. Es würde eine Ewigkeit dauern, um alle Menschenrechtsverletzungen durch Südkorea aufzuzählen. Im April des Vorjahres entführten die südkoreanischen Behörden 12 DVRK-Bürgerinnen und verweigern noch heute grundlos ihre Repatriierung. Die Handlung der südkoreanischen Behörden ist ein repräsentatives Entführungsverbrechen und eine extreme Menschenrechtsverletzung im 21. Jahrhundert. Die DVRK-Delegation fordert das Büro des Hochkommissars für Menschenrechte und den Menschenrechtsrat der UNO mit Nachdruck dazu auf, auf die Frage der Verlockung und Entführung der DVRK-Bürgerinnen, die Menschenrechtsverletzung des modernen Typs, weitere Aufmerksamkeit zu richten und nötige Maßnahmen zu ihrer sofortigen Repatriierung zu treffen.